einen Kopfsprung in den Pool zu früher Morgenstunde. Das findet Oggi ist eine gesunde... Aua! Was ist denn jetzt? Oho, mich laust der Affe. Da ist ein Tier mit langem Hals. Vielleicht eine Giraffe? Da hast du eins und werde bloß nicht kess. Ich werde verrückt. Das ist das Ungeheuer von Loch Ness. So ist es. Nessie spürte plötzlich ein Verlangen nach Ortsveränderung und ist auf Wanderschaft gegangen. Naja, sie ist nicht immer nur gewandert, auch zwischendurch geschwommen. So ist sie irgendwie in Oggis Swimmingpool gekommen. Deckel und den Sauger kann Oggi vergessen. Das Tier ist friedlich, will nur was zu fressen. Dasselbe wollen die drei und sich von Würsten sich einen Vorrat schaffen, da sie ja immer dürsten nach allem, was nach Fleisch schmeckt oder Würstchen heißt. Drum wird der Kühlschrank auch von unten angeschweißt. Immer freundlich bleiben und schön winken. In Wirklichkeit beginnt es dem Kater schon zu stinken. Und ihn beschleicht die leise Furcht, der Lurch da hat sich etwas groß gelurcht. Vermutlich ist er gar kein solcher, eher ein Reptil. Auf jeden Fall ein bisschen groß fürs Haus. Na gut, gleich viel. Er scheint die Dreie zu vertreiben, also darf er erstmal bleiben. Stratege Didi überlegt im Hauptquartier, wie wird man es nur los, das große Tier? Bis jetzt erwies sich Dynamit ja als ganz praktikabel. Doch bei dem Viech so groß wie einst der Turm zu Babel, wenn das so weitergeht, verbreitet es nur Angst und Schrecken. Kannst du nicht draußen bleiben und zum Fenster nur den Kopf reinstecken? Was Oggi nächste Woche ernten wollt, wird wie ein Bettvorleger aufgerollt. Auch Wasser mit einem Druck über der Norm verändert leicht schon mal Aussehen und Form. Nessie entschuldigt sich und zieht den Kater raus. Oggi grinst dankbar. Nessie will ins Haus. Um Bildung stets beflissen, will selbst bei der WC-Lektüre wissen, wie Büchsenöffner auf Lateinisch heißt. Ich denke mal, das ist nicht schlimm, wenn ich's nicht weiß. Viel wichtiger wäre es, es würde fürs Zusammenleben mit Nessie neue Wege geben. Das kann, wie man schon sieht, nur mit totalem Kahlschlag enden. Der Kater muss das Riesenreptil heimwärts senden. So sucht er denn im Internet. Ein Wunder, wenn er es nicht gefunden hätte. Doch Nessie springt nicht an. Architektonisch nicht und auch nicht animalisch. Na gut, denkt Oggi, dann mag's das süße Biest wohl musikalisch. vom schottischen Versandhaus Bolk entniefert, wird anstandslos ein Dudelsack geliefert. Gut, der Bus war für sie etwas klein. Jetzt dürft sie aber wohlbehalten in ihrem Loch bei Ness längst sein. Die Kakerlaken haben sich, was es nicht alles gibt, in Klang und Melodie des Dudelsacks verliebt. Nun spielen sie wohl auf Oggis Unterhose das Lied bald von der einsam blühenden letzten Rose. Es wird behauptet, dass es außer Nessie keine Seeschlangen mehr gibt, wie sich die Wissenschaft doch oft zu irren beliebt. Sind das da etwa Engerlinge, bitteschön, die wir aus Oggis Wiese kriechen sehen? Der gräulich-grüne in der Mitte scheint der Ururvater zu sein. Ganz liebe Grüße von der kleinen Nessie. Wir dürften bei dir sehr gut aufgehoben sein. Bei Oggi fügt sich ein Gedanke an den anderen. Der letzte ist, niemals nach Schottland auszuwandern. Das war ein schöner Chrysanthemenball. Drei Tänze mit der netten Anneliese Lüde. Wenn Oggi nun kein Kater wäre, könnte man sagen, er ist hundemüde. Für morgen liegt Gottlob nichts an, sodass er lange schlafen kann. Hier sieht's ja aus. Seit wann bist du denn so eine Schlampe? Ach, hab mich gern. Wo ist denn diese blöde Lampe? Oh. Das fehlte mir, dass der jetzt seine Schimmelpilze mäht. Der muss total bekloppt sein. Weiß der Kerl denn nicht, wie spät? Es ist doch nicht zu fassen, dass man hier nicht schlafen kann. Jetzt gucken die sich was mit Gladiatoren oder einen Porno an. Auch lautes Fernsehen nicht mehr stört, wenn man dank Ohrenstöpsel nichts mehr hört. Reserven sind heute schnell erschöpft nach den drei Tänzen mit der Anneliese. Dann singt die auch noch das Wiegenlied vom Mondschein auf der Himmelschlüsselwiese. Er träumt, er fährt jetzt nach Paris. Ja, das wäre schön. Wer richtig müde ist, schläft auch im Stehen. Gefallen und dann reichlich Federn auf den Kopf, entsteht ein Raufuß-Bussards-Kuckuck-Wiederhopf. Die folgende Entfernung des Gefieders schmerzt, betreibt auch Oggi dieses Unternehmen sehr beherzt. Und nun ein paar Mal pff, pff, pff, schon ist er wieder Schmuck. Noch 5 Minuten eingetaucht und dann ins Bett. Ruckzuck. Thank you. Schnellbindenden Zement der Marke Fox, der Hobbywerker nimmt, stand auf der Schachtel und schnellbindend hat gestimmt. Sind das nicht schon die reinsten Mafia-Methoden, sich der Kater fragt? Entsprechend wütend und verärgert läuft die Verfolgungsjagd. Von Laufen und Verfolgungsjagd kann kaum die Rede sein. Erst auf der Treppe holt er, weil's bergab geht, verlorene Zeiten wieder ein. Das haben die Dreie nicht erwartet, dass er zu Bob eine Offensive startet. Na, gerade den würde ich als Letzten fragen, ob er Asyl gewährt. Man darf gespannt sein, würde ich sagen. Manierlich anzusehen und wiederhergestellt, denkt Oggi sich wohl an, denn schnöde Welt. Bleib mir gestohlen mit all deinen Sorgen und dass mich ja keiner mehr weckt bis morgen. Da ist schon einer und er geht nicht runter von der Klingel. Und draußen steht der Vetter. Was ist los, du fauler Schlingel? Ich hab dir deine Joggingschuhe mitgebracht. Jetzt wird gelaufen, bis die Füße qualmen und die Schwarte kracht. Der Kater rastet aus, das hat ihm noch gefehlt. Die halbe Nacht sich schlaflos durchgequält. Und jetzt kommt der mit seinem Fitnessfimmel. Du kannst mich mal, fahr doch zum Himmel. Zur Hölle, wollte er natürlich sagen. Der Herr Gevatter ruft den Notarztwagen. Wer anfängt, grundlos Arien zu singen, den sollte man in die Psychiatrie verbringen. Der Rosenbusch guckt relativ verdutzt, was ihm bei Lichtbesehen im Grunde wenig nutzt. Er war ja auch total umsonst hierher kutschiert. Oggi, der endlich schlafen wollte, hat den Anfall nur markiert. Da vorn sieht Joey, dieser hübsche Baum. Vielleicht passt der ja rein in seinen Traum. Ist schon ärgerlich. Immer wenn es im Fernsehen spannend wird, dann schlägt ein Blitz in die Antenne. Warum der Blitz sich jedes Mal hierher verirrt? Ich habe keine Ahnung, da ich von der Materie nicht viel kenne. Nun, jedenfalls empfehlen sich erstmal die Gespenster. Die Vettern gehen ein Stockwerk höher ans Mansardenfenster. Na, dieses halbgeschmolzene Ding bringt nichts mehr rein. Da könnte vielleicht das Schirmgestell die Rettung sein. Geschadet hat der Blitzschlag Oggi, wie wir sehen, nicht. Außer, dass ihn mit Schlamm bedeckt die Schnecken nun besiedeln. Er klingelt, doch der Vetter hopst mit fröhlichem Gesicht zum Rhythmus, den die auf der CD fiedeln. Natürlich hört er draußen, wie der drinnen rockt und schreit vor Wut. Was hat er ihm da wieder eingebrockt? Vom Blitzschlag voll magnetisch und elektrisch aufgeladen, kann Oggi nicht nur durch die Wände gehen. Metalle, Sofas, nichts kann ihm mehr schaden. Kein Material seinen geheimnisvollen Kräften widerstehen. Der Vetter, zwar ein Großmoll, aber schnell von Angst geschüttelt, greift schriller Wahnsinn an mit kalter Hand. Dass Oggi zu einer Art Phantom wird, unvermittelt, bringt den Gevatter schier um den Verstand. Zur Mona Lisa guckt er besser gar nicht hin, auch nicht zum Elch, der in der Nase bohrt. Er geht auf die Toilette zu, dann rennt er. Ist er erst mal drin, wird er ihn zunageln, den sogenannten stillen Ort. Mr. Phantom ganz beiläufig entdeckt, dass da ein Nagel noch nicht richtig drinne steckt. Auch er scheint anderen gegenüber durchlässig zu sein. Er hat es bei den Kakerlaken grad entdeckt und so geraten nach dem Sprung die Dreie in ihn rein. Mitsamt dem aufgeblasenen Gummihocker, der seine Luft an Oggi weitergibt, bis der erneut im Schlamme liegt, was er so liebt. Unbemerkt ist Oggi in den Kühlschrank vorgedrungen, wo er den Erdbeerjoghurt inhaliert. Ein Naseninnenhaar von Didi hin und her geschwungen, zu einem Heftchen Niesen Oggi animiert. Der landet sehr direkt, nicht über sieben Ecken, zum dritten Mal im Schlamm bei seinen Schnecken. Wie weit er schon verrückt ist, wollte Jackie wissen. Er sieht den Banddurchgänger und schon hat es ihn zerrissen. Der Kater registriert entsetzt und sehr verwirrt, dass er ja immer durch und durch und durchlässiger wird. Und Jack versucht im Rollstuhl sitzend und durch Inhalieren den kleinen Rest seines Verstands nicht auch noch zu verlieren. Das ist ihm nicht gelungen und die Schnecken haben nun begriffen, oh nein, schon zwei Bescheuerte und haben sich verpfiffen. Verfolgungsjagd! Oggi kommt ein Gedanke und es ist ein total neuer. Ja klar, ich schlage einen Haken quer durch das Gemäuer. Moment mal, dieses Zeichen da, ist das ein Witz? Nein, Hochspannung, geballte Ladung, Oggi, das bedeutet dieser Blitz. So ist es. Und der Kater bleibt, und das muss ihn erschrecken, nach so viel glatten Durchgängen im Mauerwerk gestecken. So schnell stürzt einer ab in die Bedeutungslosigkeit, denn von ganz oben bis ganz unten ist's nicht weit. Geblieben ist das Loch in dieser Wand, wo Oggis Fähigkeit ihr jähes Ende fand. Er geht nun nicht mehr durch die Wände, bewegungslos sind beide Hände. Die Schnecken kommen wieder angekrochen. Sie haben Jackies leckeren Milchreis wohl gerochen.